Das Märchen von Christus ist Ursache, dass die Welt noch 10.000 Jahre stehen kann und niemand recht zu Verstand kommt, weil es so viel Kraft des Willens, des Verstandes, des Begriffes braucht, um es zu verteidigen, als es zu bestreiten. Wenn nur die ganze Lehre von Christus nicht so ein Scheißding wäre, das mich als Mensch, als eingeschränktes, bedürftiges Ding rasend macht, so wäre mir auch das Objekt lieb. Es ist gar viel Dummes in den Satzungen der Kirche. Aber sie will herrschen, und da muss sie eine bornierte Masse haben, die sich duckt und die geneigt ist, sich beherrschen zu lassen. Die hohe, reich dotierte Geistlichkeit fürchtet nichts mehr als die Aufklärung der unteren Massen. Goethe.